When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Führen. Nachdem er sich der fremden Gruppe noch weiter genähert hatte, musste Herr S. mit Erstaunen feststellen, dass diese bereits ein gutes Stück den Hang hinaufgeschritten war, was die Distanz zu ihnen wieder erheblich vergrößert hatte. Herr S. schrie ihnen nach. Aus dieser Entfernung müssten sie ihn doch vermögen zu hören, dachte er. Doch die Fremden marschierten in gleichbleibendem flotten Tempo voran, ohne sich zu ihm umzudrehen. Als Herr S. eine Weile vergeblich versucht hatte, sie einzuholen, gab er schließlich auf, legte schnaufend seinen Rucksack ab und setzte sich matt auf die Wurzel einer größeren Tanne. Er ruhte für ein paar Minuten, tat nachdenklich ein paar Schluck Wasser aus seiner Feldflasche und machte sich dann wieder einen Anstieg, wobei er versuchte, durch einen absichtlichen seitwärts gerichteten Marsch wieder in die ursprüngliche Flucht seiner Gruppe zu gelangen. Als ihm ein paar umgeknickte Zweige und frische Fußspuren aufgefallen waren, die ganz offensichtlich von seinen Gefährten stammten, erlangte er neuen Mut und Zuversicht. In flottem Marsch holte er sie nach ungefähr 20 Minuten wieder ein. Sie freuten sich mehrheitlich darüber, dass er beschlossen habe, sich wieder ihnen anzuschließen, und setzten daraufhin gemeinsam ihre Reise fort. Am Nachmittag aber stellte sich dann allgemeine Unmut über den beschwerlichen, teils stark zugewachsenen Forstweg ein, der den einzigen Pfad in das nächste Dorf darstelle. Dort plane man weitere Vorräte und notwendige Utensilien zu erwerben, bevor man den Marsch in die Stadt fortsetzen werde. Der Anführer, ein gewisser Herr Lugal Sarrat, vermochte nur mit intensiven Zureden die Gruppe am Weitergehen zu motivieren. Auch Herr S. verstand nicht den Sinn und Zweck einer so anstrengenden Reise. Wäre ein anderer Weg nicht vielleicht doch die klügere Entscheidung gewesen? Da bemerkte er plötzlich erneut die Fremden. Wieder waren sie circa 200 Meter entfernt von seiner Linken und wieder waren sie jetzt von unten kommend mit ihm gleich auf. Aber wie war das möglich? Hatten die Fremden sie denn nicht schon längst überholt? Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Okay, sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be?